Dank. Wenn man einen neuen Beitrag leisten möchte, braucht man eine ganz neue Vorbereitung. Das gehört zu den wichtigsten Dingen, die ich in meinem Leben gelernt habe. Obwohl jedes bedeutsame Schreibprojekt, mit dem ich mich befasst habe, dieses Prinzip untermauerte, vergisst man es nur allzu leicht. Als ich vor 5 Jahren mit der Arbeit an diesem Buch begann, dachte ich, ich könnte mich dabei auf die Studien, die Lehre und die Tätigkeit als Berater im Bereich der Führung stützen, mit denen ich mein ganzes Berufsleben verbracht hatte, und es würde mir in ein paar Monaten aus der Feder fließen. Nachdem mein Team und ich das Material über 1 Jahr lang gelehrt und niedergeschrieben hatten, lag immerhin ein erster grober Entwurf vor. Wir waren sehr aufgeregt und dachten, wir hätten es endlich geschafft. In jenem Augenblick aber erlebten wir das, was Bergsteiger nur zu gut kennen. Wir waren noch keineswegs auf dem Gipfel angelangt, sondern lediglich am Ende des ersten Anstiegs. Von diesem neuen Aussichtspunkt hart verdienter Erkenntnisse aus konnten wir Dinge sehen, die unseren Augen bis dahin verborgen geblieben waren. Also richteten wir unseren Blick auf den wirklichen Berg und begannen mit dem neuen Aufstieg. Diese Erfahrung machten wir noch 1 Dutzend Mal. Immer wieder glaubten wir, endlich den Gipfel erreicht zu haben, waren überzeugt, das Buch nun fertig zu haben. Und mussten jedes Mal feststellen, dass wir lediglich auf eine weitere entscheidende Ebene der Erkenntnis gelangt waren und noch ein Berg vor uns aufragte. Die größten und inspirierendsten Leistungen bei der Bezwingung von Bergen in der Geschichte sind weniger das Werk Einzelner als das Produkt der außergewöhnlichen Stärke vereinter, talentierter, vorbereiteter Teams, deren Mitglieder einander und der gemeinsamen Vision bis zum Ende loyal verbunden blieben. Die meisten Gruppen, die den Mount Everest besteigen wollten, erreichten den Gipfel nicht. Das gelang nur ganz wenigen. Fast alle Leute und Gruppen brechen ihr Vorhaben irgendwann ab, wenn sie durch die extremen Bedingungen bis an ihre Grenzen getrieben werden. Sie beschließen, umzukehren oder sind dazu gezwungen. Bei unserem 5 Jahre währenden Aufstieg zur Fertigstellung dieses Buches sah es nicht anders aus. Ohne die Entschlossenheit und die nie wankende innere Verpflichtung, Geduld, Ermutigung und die synergetischen Beiträge des bemerkenswerten Teams, das mir bei diesem Projekt zur Seite stand, wäre das Buch nicht nur nicht so geworden, wie es ist, es wäre gar nicht vollendet worden. Daher gilt den folgenden Personen mein tief empfundener Dank für ihre Beiträge. Zehntausenden von Menschen in den verschiedensten Kontexten auf der ganzen Welt, denen das Projekt wichtig genug war, um uns ehrliches Feedback zu geben, uns bereitwillig ihre Zeit zu schenken und von ihren wahren Problemen, Schmerzen und Hoffnungen zu erzählen, sodass ich allmählich eine Bergkette des Lernens erklimmen konnte. Dieser Aufstieg führte mich zu ständiger Neuerfindung und wertvollen Erkenntnissen und stellte die Geduld meines Teams immer wieder auf die Probe. Boyd Craig, der sich 5 Jahre lang mit Leib und Seele in den Dienst dieser Sache stellte, für seine Leidenschaft und Hingabe beim Redigieren, dafür, dass er alle Dimensionen dieses so umfangreichen Teamprojekts managte, für seine Führung und seine synergetische Partnerschaft mit unserem Verleger, unserer Agentin und innerhalb unserer Firma. Und ganz besonders für seine Spiritualität, Urteilskraft, Flexibilität, Geduld und Fachkenntnis. Auch seiner Frau, Michelle Daines Craig, möchte ich für ihren wundervollen positiven Geist, ihre nie schwindende Unterstützung und all die Opfer, die den Marathon erst möglich machten, von ganzem Herzen danken. Den Leuten in meinem Büro und dem ganzen Assistenzteam, Patty Pellet, Julie Judd Gilman, nochmal, den Leuten in meinem Büro und dem ganzen Assistenzteam, Patty Pellet, Julie Judd Gilman, Darla Sellen, Julie McAllister, Nancy Aldrich, Kara Foster Holmes, Lucy Ainsworth, Diane Thompson und Christy Przyczynski. Für ihre wirklich außergewöhnliche Hingabe und Loyalität, ihre unermüdliche Hilfe bei der Verwirklichung des Projekts und ihre erstklassige Professionalität. Meinen engagierten Partnern bei Franklin Covey, vor allem Bob Whitman, und meinem Sohn Sean, für die aufmerksame, tiefschürfende Durchsicht des endgültigen Manuskripts und das wertvolle Feedback. Edward H. Pauli, der mir bei der Sichtung der Literatur zur Führung unschätzbare Dienste leistete. Richard Garcia und Mike Robbins, die mich bei meinen Forschungen unermüdlich unterstützten. Tessa Meyer-Santiago für ihre redaktionelle Hilfe bei den frühen Fassungen des Buches. Sherry Hall Everett für ihre jahrelange Arbeit bei der immer wieder neuen Gestaltung der Abbildungen. Brad Anderson, Bruce Niebauer, Mika Merrill und vielen anderen talentierten Kolleginnen und Kollegen, die im Laufe der Jahre die kreative Kraft hinter den preisgekrönten Filmen auf der beiliegenden DVD waren. Greg Link für seine visionäre Genialität bei der Vermarktung und seine fortwährende innere Verpflichtung auf unser Leitbild und dieses Projekt. Meinem Sohn Steven, der mich so viel über Vertrauen gelehrt hat, durch sein eigenes Beispiel und durch die Erkundung der theoretischen und praktischen Grundlagen. Meiner charmanten Literaturagentin Jen Miller und ihrer Partnerin Shannon Meiser-Marvin für ihren jahrelangen Einsatz und ihre Fürsprache. Bob Asahina, einem zuverlässigen, langjährigen Redakteur, der mich einmal mehr daran erinnerte, dass ich aus meinem eigenen Kopf herauskommen und stets dort anfangen muss, wo der Leser steht. Unseren geschätzten Partnern beim Verlag Simon & Schuster, besonders Carolyn Reedy, Martha Levin, Susan Donahue und Dominic Anfuso, dem ich bei dem langwierigen Aufstiegsprozess trotz einer Reihe von Irrwegen nicht im Stich ließen. Meiner lieben Frau Sandra sowie meinen Kindern und Enkeln, die durch dieses schier endlose Buchprojekt zwar an den Rand der Verzweiflung getrieben wurden, sich aber dafür entschieden, zu lächeln und mich zu ermutigen, statt mir den Hals umzudrehen. Außerdem meinem geliebten Großvater Stephen L. Richards, meinen verehrten Eltern Stephen G. und Louis Richards Covey. Und meinen lieben Geschwistern Irene, Helen, Jean, Marilyn und John, die seit meiner Kindheit großen Einfluss darauf hatten, wer ich geworden bin. Gott, unserem Vater, für seinen Plan, der Glück für alle seine Kinder vorsieht.